Wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend. Von Claude Ollier hören Sie Ein Kolonialroman, Sonate für Stimmen und Musik. Der Romancier Ollier, der selbst viele Jahre in der Verwaltung des französischen Protektorats Marokko tätig war, erzählt in diesem Stück die Geschichte eines Verbrechens, die in einer französischen Kolonie in Nordafrika gegen Ende der Kolonialzeit angesiedelt ist. Zugleich werden die politischen Verhältnisse jener Jahre lebendig. Sie sind durch die Antagonismen zweier Kulturen, der europäischen und der nordafrikanischen, definiert, die ein gegenseitiges Verstehen nahezu ausschlossen. Ein Kolonialroman von Claude Ollier. Vorher? Im Jahr vorher? Ich weiß nicht. Es gab nichts Besonderes im Jahr vorher. Nichts Bestimmtes. Nur hin und wieder das Gefühl damals, dass etwas verborgen würde. Dass man etwas verbarg. Oben auf dem Berg. Etwas Wichtiges. Dass einmal etwas Wichtiges vorgefallen war, das man verborgen gehalten hatte und das eine Rolle spielte. Das über all die Jahre hin eine Rolle gespielt hatte. Ohne dass man es genau wusste, das aber in der Luft lag. In der Luft zu liegen schien. Die Vermutung, es gäbe ein Geheimnis, aber nichts, um diese Vermutung zu stützen. Ebenso oft sagte ich mir auch, dass es überhaupt nichts gäbe, was zu verbergen gewesen wäre. Dass es nichts Verborgenes gab, niemals etwas vorgefallen war. Ich mir nur etwas einbildete. Wie in den Geschichten, in denen am Anfang ausgefallene Sachen passieren, die als wahr dargestellt werden, die man bald aber dem Wahn des Helden zuschreibt. Er hat sie sich ausgedacht. Und dann, ganz am Ende, werden sie wirklich. Sie waren tatsächlich passiert. Und alles gerät abermals ins Wanken. Hier war es nur ein kurzer, unbestimmter Zustand, ein Gefühl manchmal, wie ein flüchtiger Geruch. Er gehörte seit jener Zeit zur Landschaft, gewissermaßen. Seit ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr. Seit langem schon? Seit ich dort angekommen bin, jedenfalls. Immer noch große Schwierigkeiten, mich an die erste Zeit zu erinnern. Ob ich mich schnell eingewöhnt habe, die ersten Überraschungen, das Erstaunen. Das Land hat es mir angetan, das ist sicher. Ich war begeistert. Eines Tages merkt man, dass man sich akklimatisiert, eingewöhnt hat. Keine Probleme mehr. Wenn es welche gegeben hat, keine Erinnerung mehr. Der Schritt war getan, ohne dass ich es merkte. Jede Spur davon, eine Schwelle überschritten zu haben, ist verschwunden. Übergangslos die andere Welt. Leben. Das Frühere aus den Augen verloren, dem Gehör, dem Fassungsvermögen entschwunden. Ich lebte von da an mit denen auf dem Berg. Denen da oben. Im Grunde durch Zufall dahin geraten. Ohne mir eine Vorstellung gemacht zu haben. Eine Bekanntschaft, ein Wort, durch das man aufmerksam wird, das ist der Auslöser. Die Lust zu reisen, nach Veränderungen, unbestimmte Absichten. Über alles erwarten glücklich. Unverzüglich ganz auf die Gegenwart eingestellt, wobei die Gluthitze ihr Übriges tat. In den ersten Tagen von dem Geschehen überrollt, keuchend, alleingelassen. Schwaden von Exotismus, die den Neuling berauschten. Trockene Hitze. Er hat Mühe, sich daran zu gewöhnen. Nach der ersten Warnung hatte er sich akklimatisiert, war geimpft. Einmal hatte ich Nasenbluten, als ich am Nachmittag durch die Ebene fuhr. Dann habe ich mich an den Glutofen gewöhnt, an den Schweiß, die Sonne am weißen Himmel. Hier am Fuß des Gebirges war es ein anderes Leben, das frühere aus den Augen verloren. Als ob ich dort in diesem Land geboren wäre, habe ich mir eines Tages gesagt. An dieses Leben gewöhnt, trotz des Büros, der eintönigen Arbeit, der Routine, trotz Granville und seines Geschwätzes, seiner Tricks, seiner endlosen Selbstrechtfertigungen. Abends setzte ich mich auf die Veranda und sah auf die blinkenden Lichter in der Ferne. Unten in den Olivenpflanzungen, über den Mauern, hinter den Olivenbäumen, Iglouanen dort unten, Zeichen derer da unten. Der weite Blick auf die Olivenpflanzungen, die Stadt, das Gebirge hinter der Stadt. Im Winter meistens in Wolken. Verstehen Sie, Machaut, das betrifft in erster Linie den Khalifa. Er muss die Untersuchungen in die Hand nehmen. Überwachen Sie das aus der Ferne. Erkundigen Sie sich diskret. Zwischen den Wolken in kurzen Blitzen der Schnee. Am Abend hatte ich frei. Granville mit seiner Fragerei war nicht mehr da. Ich entspanne mich, lege meine Schallplatten auf, stelle den Ton lauter. Es waren die ersten Langspielplatten in dieser Gegend. Die Polyphonien von Bach wie Phantasmen in dem Zimmer, in dem das Feuer summte und Scheite von jungen Eichen und Eukalyptus knisterten. Fremdartige, fantastische Kadenzen an diesem Ort. Geometrische Musik, die Antipoden. Melodielinien in einem ständigen Auf und Ab. Und an manchen Abenden das Schlagen der Trommeln in der Ferne nach der Stadt zu. Manchmal spielten sie am Abend vor den Mauern, die im Gunn tanzten. Das Trommeln kam von der anderen Seite der Olivenpflanzungen. Das andere Schlagen, der andere Takt der Mgun, nicht der von Bach oder Mozart oder Brahms, Chopin, dem anderen Schlagen zuhören, wenn man verstehen will. Man muss es oft hören, wenn man etwas begreifen will. Versuchen will, die andere Welt zu verstehen. Was früher auf dem Berg oder auch im Gebirge vor sich gegangen war, ich wusste es nicht. Es blieb verborgen. Nur von Zeit zu Zeit ein unbestimmtes Gefühl. Irgendetwas Wichtiges. Und da ist diese Geschichte passiert. Eine banale Geschichte, ein Streit, eine Schlägerei, wie es viele gibt. Doch Granville hielt sich diesmal zurück, verließ sich auf mich oder tat wenigstens so. Das war nicht seine Art. Es kam mir vor... Seine Art? Wie war seine Art? Nun, er spielte sich in den Vordergrund. Ja, immer stellte er sich in den Vordergrund. Er nahm die Sachen in die Hand, wollte überall mitreden, alles bestimmen. Es waren natürlich auch besondere Verhältnisse. Sie können sich ja denken. Vertreter der Staatsgewalt für das ganze Gebirge, der den Stamm überwachte, theoretisch zumindest. Und dazu Sismail, der Khalifa des Pascha, das gefiel ihm. Er machte sich wichtig im Gebirge und auch in Igluan, in der kleinen französischen Kolonie. Etwas angeberisch, er tat immer ein bisschen zu viel, redete laut über alles und jenes, schwadronierte. Er tat, als kenne er sich in der Geschichte aus, in Wirtschaft, in Diplomatie. Zu Hause war er dagegen eher schweigsam. Seine Frau auch. Sie sprachen nur über harmlose Sachen. Die anderen blieben tabu. Welche Themen blieben tabu? Sein früheres Leben, wenn Sie so wollen. Was er früher gemacht hatte, woher er kam, davon sprach er nie. Das blieb dunkel. Auch was aus Bella geworden ist. Bella? Seine älteste Tochter. Schon vor meiner Ankunft war sie weg. Und sie ist nie zurückgekommen. Warum? Niemand wusste es. Oder wollte es nicht sagen. Man sprach nicht darüber. Und bei jener Geschichte, einer banalen Geschichte, wie ich schon sagte, da ändert er seine Haltung. Er lässt mich machen, freie Hand. Verstehen Sie, Maschou, das betrifft in erster Linie den Khalifa. Mordversuch. Er muss die Untersuchung in die Hand nehmen. Erkundigen Sie sich diskret. Seine hämmernde, laute Stimme, ohne alle Nuancen, ganz gleich, zu welcher Zeit oder worum es ging. Endlose Argumente wegen Kleinigkeiten, alles komplizierte er. Aus jeder Mücke machte er einen Elefanten. Gut, als erster musste Ben Sliman geholt werden, der verletzte Chauffeur vom Büro. Er hatte ein Messer in den Rücken gekriegt und war zu Hause in seinem Douar geblieben, ohne versorgt zu werden. Mitten im Winter. Es regnete in Strömen in jener Woche, Tag und Nacht. Ich habe den Jeep genommen, bin hinaufgefahren und habe ihn zur Krankenstation gebracht. Die Piste war aufgeweicht, schlammig, ziemlich schwierig. Die Wunde war nicht tief. Der Arzt hat sie behandelt. Ben Sliman wollte nichts sagen, hatte nichts gesehen, nichts gehört. Man hatte ihn von hinten angefallen bei einbrechender Nacht. Dort oben in der Nähe seines Dorfes. Er ist auf seinem Esel nach Hause geritten. Keine Zeugen, wie gewöhnlich. Ein banales Ereignis. Es kam von Zeit zu Zeit vor. Kein Grund zur Aufregung. Am Abend, als ich am Feuer meine Pfeife rauchte und meine Platten hörte, sagte ich mir, ich begreife, weiß Gott nicht, warum Granville eine Frauengeschichte oder eine Geldgeschichte. Ben Sliman ist ein Heißsporn, bekannt dafür. Er machte nicht zum ersten Mal von sich reden. Deshalb das Schweigen, als ob nichts Besonderes... Ich setzte mich gern abends so hin, hörte dem Regen zu, roch den Duft der Eukalyptusblätter im Regen, den Geruch des Buschwalds im nahen Gebirge. Verstehen Sie, Maschou, das betrifft den Khalifa. Überwachen Sie das diskret aus der Ferne. Wir haben alles Interesse daran, dass die Sache hier bei uns bleibt. Sie nach oben weiterzugeben, das hat der Pascha nie gern gesehen. Wir haben zu Anfang eine Art Vertrag mit ihm geschlossen. Vergessen Sie das nicht. Wir haben gemeinsame Interessen. Er schützt uns und wir schützen ihn. Oft las ich, weniger als in der ersten Zeit vor dem Kauf des Plattenspielers. Ich ging spät schlafen, stand um 6 auf. Lange Tage im Büro, Leute empfangen, Akten bearbeiten, weiterleiten. Gut. Und Ihre Nachforschung? Ich komme gleich darauf. 2 Tage später, als ich an der Krankenstation vorbeikam, ging ich hinein. Benz Lehmann war wieder auf den Beinen, eine kräftige Natur. Er hatte immer noch nichts gesehen oder erinnerte sich nicht mehr. Doch der Arzt sagte mir, dass dahinter vermutlich eine Geschichte mit Feldgrenzen stecke oder Nussbäumen, auch Wasserrechten oder eine Geldgeschichte. Dann bin ich zu Sismail gegangen unter irgendeinem Vorwand. Glücklicherweise war er da. Ich besuchte ihn von Zeit zu Zeit. Wir redeten über Tennis, Musik, Filme. Er sagte mir, ich solle die Sache im Auge behalten. Die Leute aus dem Duhar befragen. Nach seiner Meinung eine einfache Abrechnung. Er werde sich Gewissheit verschaffen. Bald. Sismail sprach ausgezeichnet Französisch. Auf jeder Sprachebene. Ironisch witzig. Brauste manchmal auf, nicht sehr geduldig. Beim Stamm nicht sehr beliebt. Er hörte den Leuten nicht genügend zu. Bisschen hochmütig. Aber elegant, sehr gebildet. Frankreich erzogen. Er verstand es, seine Trümpfe voll auszuspielen. Auf seine Weise war er gerissen. Mehr noch als ein herkömmlicher Chait. Doch der Großvater passte auf. Der Pascha war immer da, um mögliche Dummheiten zu verhindern. Bei ihm gab er klein bei. In mehreren Kommen Fällen. Sie zur Sache zurück. Aber das gehört zur Sache. Sie werden sehen. Sein Charakter, der von Granville und diese ganze Atmosphäre, wie kann man das sonst verstehen? Sie haben das nicht gekannt. Das ist Geschichte, eine ganze Kolonialgeschichte. Man muss doch die Situation beschreiben. Es war immerhin eine ganz erstaunliche Epoche. 2 Dutzend Christen in diesem Winkel Afrikas unter lauter Muslims. Christen, die alles regeln, ihre Nase überall hineinstecken. Das muss man sich einmal vorstellen. Schließlich ist das noch gar nicht so lange her. An manchen Abenden habe ich heute selbst Mühe, es zu glauben. Das Merkwürdigste war das Spiel mit den Sprachen. Notabeln, die Französisch sprachen und oft besser als wir, Angestellte, die beiden Grammatiken vermischten, ehemalige Soldaten, eine wechselseitige Beeinflussung der Sprachen. Pontiac, neuestes Modell. Was sagen Sie dazu, Monsieur Machaut? 1,5 Stunden von Tamleld. Nicht schlecht, nicht wahr? Entschuldigen Sie, ich habe heute Nachmittag ein Turnier. Kommen Sie doch in den nächsten Tagen mal vorbei, um meine neuen Platten anzuhören. Ellington aus den 30er Jahren. Was halten Sie davon, Monsieur Machaut? Wie soll man diese Stimmung wiedergeben? Selbst wenn Sie die Geräusche, die Klänge auf dem Berg gegenwärtig hätten, die provinzielle Atmosphäre in der kleinen französischen Kolonie, Arzt, Lehrer, Waldhüter, Steuereinnehmer, Unteroffiziere, würden die aktuellen Ereignisse fehlen, die Hauptsorgen in jenem Jahr, die heute vergessen sind. Wie soll man sie heraufbeschwören? Unmöglich. Zur Sache. Zur Sache, ja. Die Geschichte. Sie kam kaum voran. Ich hatte nichts Aufschlussreiches erfahren, als ein paar Tage später bei der Gerichtsverhandlung Sismail mit Unschuldsmiene einen Täter hervorzauberte. Den Täter, seiner Meinung nach. Ein in Iglouan bekannter Typ, ein leichter Trinker. Und da der Beschuldigte gestand, machte Granville kurzen Prozess. 3 Monate ohne Berufung. Bakka, mein Koch, war außer sich. Dieser Hassan oder Hussein war ein Vetter von ihm. Trinker, ja, aber unfähig, auch nur einer Fliege etwas zuleide zu tun. Man hatte ihm nur 3 Monate versprochen und eine kleine Geldsumme. Er hätte sonst was gestanden. Bakka wollte, dass ich ihn da rausholte. Aber wie? Ich habe dem Gefangenen durch Bakka ein paar Flaschen zukommen lassen, um ihn zum Sprechen zu bringen. Es hat nicht lange gedauert. Am Sonntag danach, als wir im Zug bei dem Aufseher vorbeikommen, der dort den Polizisten spielt, stößt mich Bakka mit dem Ellbogen an und sagt, der da, das mit Benz Lehmann und dem Messerstich, das war er. Was? Der Rechami? Bist du sicher? Er war sicher. Alle wussten es dort oben. Niemals hätte ich ihn verdächtigt. Ein ruhiger Typ, gut angesehen. Aber wieso hat Granville bei der Verhandlung... Das ist es ja. Von dem Augenblick an habe ich die Geschichte mit anderen Augen betrachtet. Weshalb hatte Granville Sismails Spiel mitgemacht? Das verstand ich nicht. Und vor allem so schnell, ohne mir was zu sagen. Es wäre leicht für ihn gewesen, die Sache hinauszuzögern. Ich war verblüfft gewesen und er hat mir gesagt, alles ist gut so. Ich hatte mit Sismail gesprochen. Sismail hatte die Sache rasch betrieben, die Geschichte war erledigt. Er wusste natürlich Bescheid. Würde mir aber nichts mehr sagen, das wusste ich aus Erfahrung. Schon mehr als einmal. Weiter, weiter. Ich lasse die Einzelheiten beiseite. Es war jedenfalls offensichtlich, dass Ben Sliman uns an der Nase herumführte. Der Überfall war vorgetäuscht. Warum diese Inszenierung? Ich richtete es so ein, dass ich den Rechami allein sprechen konnte. Ihm hing eine alte Geschichte an. Um ihm Angst zu machen, erinnerte ich ihn beiläufig daran. Kurz, er gerät in Panik und sagt mir den Namen. Shalom, ein Händler aus dem Mellach. Der hat ihn bezahlt. Warum? Nichts herauszukriegen. Doch es war immerhin schon etwas. Aber 2 Tage später verschwindet der Mann. Der Rechami ist ausgeflogen. Zu seinem Stamm zurückgekehrt, sagen die einen. Keiner hat etwas gemerkt. Das war nun doch ein bisschen stark. Aber ich hatte nicht viel Zeit, lange darüber nachzudenken. Sie werden gleich sehen. Kurz danach passierte in einer Nacht etwas Außergewöhnliches. Schlag 2 erschien Sadek. Sadek? Wer ist Sadek? Der Postvorsteher. Er spielt in diesen Kleinstädten eine wichtige Rolle. Kennt alle Leute, weiß über alles Bescheid. Er wusste immer mehr als wir im Büro. Es hieß, er sei gut informiert über das, was höheren Ortes vor sich ging. Beim Sultan hatte er einflussreiche Freunde, dort im Palast. Also er kommt im Jeep bei mir an, die Scheinwerfer ausgeschaltet, holt mich aus dem Bett, fährt mit mir über einen alten, holprigen Weg, der in die Ebene führt, lässt mich mit geheimnisvollem Gebaren im Gestein herumklettern, bis zu einer Stelle, die von kleinen Schluchten durchzogen ist, stellt sich vor eine Spalte und sagt, da haben sie ihn hineingeworfen. Es ist wahr, sage ich dir. Mehr kann ich dir nicht erzählen. Mach deine Untersuchung, dann wirst du es rauskriegen. Das war alles, was er gesagt hat. Ich war konsterniert. Stellen Sie sich die Szene vor, mitten in der finsteren Nacht zwischen den Felsbrocken. Sadek, der seit Wochen nicht mit mir gesprochen hatte und der ein solches Risiko auf sich nimmt um diese Zeit, das hatte etwas Fantastisches, Irreales. Kann man sich vorstellen. Und ich habe es geglaubt. Ich wusste, dass er die Wahrheit sagte. Es wurde immer komplizierter. Granville unterstützte die offizielle Version, der Rechami sei zu seinem Stamm zurückgekehrt. Hätte ich ihm von meinem nächtlichen Ausflug erzählt, hätte er mich ausgelacht. Die Sache wurde geheim. Granville wollte sie begraben sein lassen. Ich konnte nur heimlich etwas unternehmen. Hätte ich Shalom befragt, hätte ich mich bloßgestellt. Sismail hätte es sofort erfahren. Da habe ich an David O'Hein gedacht, den Leiter der Gemeinde, ein ernster und zuverlässiger Mann. Ich treffe ihn heimlich. Er ist offensichtlich über alles auf dem Laufenden, will aber im Augenblick nichts sagen. Ich solle warten, Geduld haben, verspricht mir zu helfen. Erst 2 Wochen später, während eines Empfangs beim Khalifa mit Konzert andalusischer Musik, ganz Igluan war da, spielt er mir einen Zettel zu, als er mir die Hand gibt. Hat gestanden. Er gesteht. Sie sehen, er macht keine Schwierigkeiten. Sind die Zeugen gekommen? Er bestätigt die Tatsachen. Das ist die Hauptsache. Wer ist Zeuge? Wer? Also er spielt mir einen Zettel zu, als er mir die Hand gibt. Und auf dem Zettel steht, er war arabisch geschrieben, und ich musste das Ende des Konzerts abwarten. Ich las, Zaha, Sheikh Zaha. Ich war verblüfft. Zaha, der Sheikh eines kleinen Tals im Hochgebirge, ein unbedeutender, zurückhaltender, farbloser Mann. Was hatte der in dieser Geschichte zu suchen? Ja, das frage ich Sie. Ich frage Sie das. Das werden Sie bald begreifen. Von jenem Abend an habe ich nachgeforscht. Bin ins Büro zurück, obwohl es schon spät war, habe die Akten durchgesehen. Eine Notiz über Zaha, Sheikh Aid Targa, seit dem und dem Jahr und so weiter. Außerdem ein handgeschriebenes Blatt, aus dem hervorging, er habe 3 Jahre vorher bei der Untersuchung des Falles Martino oder Martino ausgesagt. Ein Botaniker, der bei einer Expedition ins Gebirge spurlos verschwunden war. Zaha soll ihn am Tage vor seinem Verschwinden beherbergt haben und dann hatte man ihn nie wieder gesehen. Ich fing an zu begreifen, dass die ganze Geschichte, der sogenannte Mordanschlag auf Ben Sliman, die Ermordung des Rechami, das seltsame Verhalten Sismails und Granvilles, dass dahinter eine andere, viel ältere, viel ernstere Geschichte steckte. Ich hatte davon gehört in der ersten Zeit nach meiner Ankunft. Manchmal gab es noch Anspielungen, auch auf eine kurze Romanze zwischen diesen Reisenden und Granvilles ältester Tochter Bella, die ebenfalls nicht wieder aufgetaucht war. Dann hatte niemand mehr davon gesprochen. Man hatte nie erfahren, was mit dem Doktor, diesem Martino, passiert war. Die Untersuchung hatte nichts ergeben. Und nun tauchte Jahre später sein Name in der kurzen Notiz einer unvollständigen Akte wieder auf. Irgendetwas verknüpfte sich zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen einer Epoche, die ich nicht gekannt habe, und meiner dortigen Zeit, in der, wie ich Ihnen am Anfang gesagt habe, manchmal unbestimmte Anzeichen, eine unbestimmte Anwandlung mich auf den Gedanken brachten, dass eine seltsame Geschichte von früher wie eine Legende. Sie haben sehr genau die Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit verdeutlicht. Das war gut. Sehr gut sogar. Jetzt geht es darum, wie Sie von da an vorgegangen sind. Was haben Sie sich vorgestellt? Darauf wollte ich gerade kommen. Ich hatte die Gewissheit oder die Intuition, wenn Sie so wollen, dass ich anderswo nachforschen müsste. Vor Ort, da oben. Im Büro hatte ich von Granville natürlich nur mit Behinderungen zu rechnen. Von der kleinen Kolonie war auch nichts zu erwarten. Die Ehemaligen aus jener Zeit waren nicht mehr da. Nein, wenn ich etwas erfahren wollte, musste ich mich an Ort und Stelle begeben, ins Gebirge, zu Sahar. Musste zu Fuß dieselbe Route nehmen wie der Botaniker. Was war ihm zugestoßen? Vielleicht würde ich unterwegs eine Information erhalten? Etwas zum Nachdenken erfahren oder von Sahar selbst, was weiß ich? Ich hatte keine bestimmte Idee, aber irgendetwas trieb mich nachzugraben, nach dem zu suchen, was nun kürzlich bei dem Messerstich eine unvermutete, merkwürdige Nachwirkung gehabt hatte, die die beiden Vertreter der Macht in Igluan zu unterdrücken suchten. Das war offensichtlich. Und das war immerhin irritierend. Finden Sie nicht? Was hatte das zu bedeuten? Was wollten Sie verbergen? Sie bereiteten also eine kleine Reise ins Gebirge vor. Ja, das war für mich ziemlich einfach. Ich hatte schon seit langem dem Steuerinspektor versprochen, ihn zu den Stämmen zu begleiten, wenn er seine Zählungen auf den neuesten Stand bringen würde. Er drängte mich, einen Termin festzulegen, und wir sind rasch einig geworden. Das Programm ist zu seinem Stamm zurückgekehrt. Das kommt häufig vor. Bleibt eine Zeit lang hier. Und geht dann wieder nach Hause? Nichts Ungewöhnliches, das gibt es häufig. Ohne Ankündigung? Schert sich einen Teufel. Kommt in Teufelsküche. Das Programm, eine Reise von einer Woche, ein Tal pro Tag bei den Targa, wollten wir anfangen. Abfahrt am folgenden Montag. Granville war einverstanden, eine Routineangelegenheit. Ich hatte alles vorbereiten lassen. Als ich am Sonntagmorgen mit dem Jeep unterwegs nach Igluan war und gerade die Olivenpflanzungen durchquerte, wollte ich auf dem Steilstück vor der Brücke über das Wadi bremsen, aber die Bremsen versagten. Ich bin im Graben gelandet, der Jeep kippte um. Ich war am Kopf und am Knie verletzt. Völlig geschockt. Wollen Sie mir weismachen, man hätte an Ihrem Fahrzeug herumgebastelt, oder was? Ich will Ihnen gar nichts weismachen. Ich erzähle, was passiert ist. Ich habe es im Grunde nie genau erfahren, aber beinahe wäre ich draufgegangen. Ein Bremsschlauch war kaputt, man hat ihn schnell repariert. Ich bin am nächsten Tag losgefahren ins Gebirge. Ein bisschen durcheinander, aber das hat nichts geändert. Ich habe hier eine Notiz über jene Gegend. Großartige, tief eingeschnittene eiszeitliche Täler, bis zu 4100 Meter hohe Gebirgskämme. Im Winter ergiebige Schneefälle, Berberstämme, Melachs, Gesänge, Tänze, Awash. Ich habe fast alle Dörfer gekannt, ihre Vorsteher, die Notabeln, die Alten und die Neuen, die ehemaligen Soldaten, die wieder zu ihrem Stamm zurückgekehrt sind. Einen insbesondere, der zu Anfang meiner Zeit bei mir gedient hat. Ach ja, Josef. Ich habe einen Vermerk über ihn. Warten Sie. Josef, den kennen Sie? Youssef Ben Hamid, Unteroffizier, hat am Krieg in Italien teilgenommen, in Indochina, 1952 zurückgekehrt. Verwandter des Scheichs Sahar. Entfernter Verwandter. Weil Sie ihn wieder treffen wollten, sind Sie also... Nein, ich wusste gar nicht, dass er in sein Heimatdorf zurückgekehrt war. Er war an die Küste gezogen, ich wusste nicht genau wohin. Ich ahnte nicht, dass ich ihn da oben wieder treffen würde. Also kurz, wie verabredet, bin ich mit dem... gebrochen. Rigi. Ach, Sie wissen ja alles. Rigi, ein zurückhaltender, ruhiger Mann, der sich im Gebirge sehr gut auskennt. Und der Waldhüter Abaschku, kennen Sie den auch? Nein, über den habe ich nichts. Santoni, bei dem haben wir am ersten Abend übernachtet. Er erinnerte sich sehr genau an Martino. Er hatte ihn beherbergt. Etwas hatte ihn überrascht. Als Martino sich am nächsten Tag zu den Targa auf den Weg gemacht hat, stieß ein Reiter zu ihm, ein damaliger Handlanger des Khalifa. Und der Mann war, wie ich in diesem Augenblick erfuhr, ausgerechnet der Rechami. Der Rechami war der Büttel Sismails. Aber das muss doch bei den Nachforschungen herausgekommen sein. Niemand hat jemals die Ergebnisse zu Gesicht bekommen. Im Büro war nichts zu finden. Die Akten waren verschwunden. Wie erklären Sie sich, dass ein Verwaltungsangestellter, so mächtig er auch sein mochte, diese amtlichen Papiere hat beiseite bringen können? Auf alle Fälle muss es sie doch irgendwo noch geben. Ich erkläre nichts. Ich stelle fest. Er besuchte die Leute in den Duars, wollte die Clane neu organisieren. Sismail wurde wütend, bemühte sich, das zu verhindern und unternahm alles, um ihn unglaubwürdig zu machen. Ein starkes Stück, finden Sie nicht? Ja, es ist kaum zu glauben, aber es ist so. Ich selbst bin auf den Spuren geblieben. Ich wusste nicht, wohin sie führen würden, aber seltsamerweise wurde Rigi, einer von den Ältesten in Igluan, der sonst so wenig mitteilsam und immer verschlossen war, außergewöhnlich gesprächig, je höher wir kamen. Er hatte ganz bestimmte Vorstellungen von dem Drama. Der Mann war einfach ermordet worden. Vielleicht bei Sahar, aber nicht von ihm selbst. Doch welches Interesse konnte der Scheich daran haben, einen Stammesfremden, noch dazu einen Europäer, verschwinden zu lassen, womit er gegen alle Traditionen der Gastfreundschaft verstieß, die in diesem Land so hoch in Ehren steht? Santoni seinerseits versicherte, Sahar habe früher hohe Funktionen gehabt. Durch die Franzosen seiner Ämter enthoben, habe er sich in der letzten Zeit wieder einen gewissen Einfluss verschafft. Rigi glaubte, dass man in jenem Jahr die Untat vielleicht bei ihm begangen habe, damit man ihn bei der nächsten Unbotmäßigkeit unter Druck setzen könne. Er sagte sogar... Und Sie, was haben Sie dazu gesagt? Nichts. Ich habe nichts dazu gesagt. Das war nur eine Hypothese. Die neue Verwaltung hatte nach der Eroberung die alte in ein Schattendasein gedrängt, das ist richtig. Aber unter was für Kämpfen das vor sich gegangen war, das bleibt ein Geheimnis. Wie dem auch sei, nach 2 Tagen auf dem Maultier kommen wir in Uakir bei Sahar an und Rigi macht sich an die Arbeit. Alle Oberhäupter der Duars waren unter den Nussbäumen versammelt. Das ist ein sehr schönes Bild, wissen Sie, all die Männer in weißen Gewändern am Ufer des Wildbachs, die Tee trinken und ringsum die bewässerten Felder. Die flachen Häuser des Dorfes, die hohe Steinkaspa Sahars auf einem Felsen. Man kann sich das Schauspiel schwer vorstellen. Ich kannte es, aber wer nie dort gewesen ist, hat Mühe. Wir haben Tonbandaufzeichnungen, Fotografien, Reiseberichte. Man muss das an Ort und Stelle erleben. Den Blick über das ganze Tal, am Abend die Gesänge und Tänze der Jungen und Mädchen. Sahar schien seine Leute gut in der Hand zu haben. Und genoss offensichtlich hohes Ansehen. Er wirkte ganz anders, als wenn er zum Büro kam. Sehr selbstsicher und entspannt. Den ganzen Tag über hatte er die Besprechungen überwacht und am Abend leitete er die Awash. Das Fest begann. Und genau in diesem Augenblick tauchte wie durch einen Zauber Youssef auf. Er kam auf mich zu. Ich war völlig verblüfft, ihn plötzlich wiederzusehen. Er hat mir sofort alles erklärt. Seine Rückkehr in sein Heimatdorf, wo er ganz am Ende des Tales wohnte. Ich müsste ihn unbedingt am nächsten Tag besuchen. Als er bei mir gewesen war, hatten wir uns sehr gut verstanden. Er redete sehr offen. Vorher war er bei Granville in Diensten, er wusste über vieles Bescheid. Des Rätsels Lösung ist also, dass durch ihn... Einen Augenblick, das war immerhin eine erstaunliche Szene. Man muss sich den Ort vorstellen, die späte Stunde. Die Gelegenheit bot sich in jenem Frühjahr. Er hat nicht gezögert, als der Fremde ins Gebirge wollte. Er hat den Rechame geschickt und der hat sich ihm an die Fersen geheftet, hat ihn bis nach Uakir begleitet und so getan, als ob... Die Stimmung des Festes. Vom Fenster einer Kasbah aus sahen wir alle Gruppen, alle Bewegungen, die Tänzer auf den Terrassen und Sahar, der das Spiel lenkte. Sahar, der den ganzen Tag über fast nicht mit mir gesprochen, sich auf die üblichen Höflichkeitsformen beschränkt hatte, doch bei denen er mir ein gewisses, freundliches, lächelndes Entgegenkommen zeigte und zu verstehen gab, dass er über den Grund meines Kommens Bescheid wusste, dass er nichts dagegen habe und vielleicht heute Abend oder morgen bereit wäre, darüber zu sprechen, um meine Neugier zu befriedigen. Jedenfalls war er über die jüngsten Ereignisse informiert, das sah ich deutlich, und sein Blick sagte, dass er das Verbindungsglied war, dass er die früheren Ereignisse mit den gegenwärtigen verknüpfte. Fassen Sie sich kurz. Gut. Als ich Yusuf auftauchen sah, habe ich den Sinn dieser Inszenierung begriffen, die rituelle Zeremonie mit Tänzen und Gesängen, habe begriffen, dass er, Sahar, nicht direkt sprechen würde, dass er stumm bleiben und es dem neu zu dem Fest Hinzugekommenen überlassen würde, mir alles zu sagen, von der Verknüpfung zu sprechen, die Rolle des Rezitators zu übernehmen. Und während er dort sang und mit den Seinen tanzte, sollte Yusuf sprechen, die Zusammenhänge erklären, die Geschichte rezitieren. Yusuf hat sich neben mich gesetzt und während er auf die Runde der Tänzer blickte, hat er seine Rolle übernommen und angefangen zu erzählen. Was er an jenem Abend gesagt hat, will ich jetzt wiederholen. Er hat von dem gesprochen, was ich in all jenen Jahren als untergründig vorhanden und verdunkelt spürte und was mich seit meiner Ankunft so sehr beunruhigt hatte. Ich werde leider seinen Tonfall, seinen Stimmklang nicht wiedergeben können. Meine Rezitation wird recht armselig ausfallen, fürchte ich. Aber ich werde nach ihm, lange Zeit nach ihm, seine Rolle übernehmen. Die Erzählung kommt mir wieder ins Gedächtnis, lebt wieder auf. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass Sahars Vater sehr mächtig war. Einst Chait der Mgun, einst Herrscher über das Gebirge, vor unserem Pascha. Sultan des Gebirges, die Leute sagten, Sultan. Abgesetzt, als wir gekommen sind und hierher verbannt. Der Pascha der Franzosen hat ihn seiner Willkür ausgeliefert. Sismail, die Marionette, hat seinen Sohn schikaniert, jahrelang. Dann hat der Sohn sich gewehrt, hat den Kopf wieder erhoben, hat angefangen zu zeigen, wer er ist. Hat von sich reden gemacht, besuchte die Leute in den Duars, versuchte die Klane neu zu organisieren. Sismail wurde wütend und bemühte sich, das zu verhindern und unternahm alles, um ihn unglaubwürdig zu machen, ihn in die Hand zu bekommen, ihn für immer gefügig zu machen. Die Gelegenheit bot sich in jenem Frühjahr. Er hat nicht gezögert. Dem Fremden, der ins Gebirge wollte, hat er den Rechami geschickt. Und der Rechami hat sich ihm an die Fersen geheftet, hat ihn bis nach Uakir begleitet und so getan, als ob er ihm den Weg zeigen wollte. Hat ihn zu Sahar geführt und hat ihn dort erschlagen. Sahar war in die Falle geraten. Er hatte keine Wahl. Niemand in der Ebene hätte ihm geglaubt, wenn er bestritten hätte, an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Er musste also selbst zur List greifen und die Spuren verwischen, die Leiche verschwinden lassen. Ben Sliman hat ihm geholfen. Er wohnte bei ihm, Vetter von Sahar. Er hat sich beeilen müssen, hat den Leichnam weit hinauf in die Berge geschafft, hat es allein getan und kannte als einziger das Geheimnis des Ortes. Kannte es als einziger lange Zeit. Die Gendarmen sind ins Gebirge gekommen, haben aber nichts gefunden. Niemand hat etwas gesagt. Unverrichteter Dinge sind sie zurückgekehrt, erschöpft, sind niemals wiedergekommen. Die Akte wurde höheren Ortes geschlossen, begraben. Der Fremde war verschwunden und Zaha auf Lebenszeit mundtot gemacht. Doch der Plan wurde durchkreuzt. Vieles ist seither geschehen, was Ismail nicht vorausgesehen hatte. Die neue Macht hat sich gefestigt, die des Nordens. Und der Wind hat sich auch in Igluan gedreht. Sadek ist im Palast dort im Norden geschäftig gewesen. Zaha hat die schlechte Zeit überstanden. Und Sadek hat das Geheimnis erfahren. Ben Sliman hat es ihm verraten. Sadek hat es im Palast erzählt. Und der Sultan kennt jetzt die Wahrheit über die Falle und die Intrige. Er wirft sein Gewicht in die Waagschale. Die Kräfte sind im Gleichgewicht. Zaha hat nichts mehr zu befürchten. Der Messerstich war nicht vorgetäuscht. Ben Sliman hat sich gewehrt. Doch es war zu spät. Er war nicht mehr der Einzige, der das Geheimnis kannte. Weil der Rechami nicht mehr verlässlich war, hat Ismail ihn umbringen lassen. Die Stelle, wo er liegt, hat Sadek dir gezeigt. Auch das weiß ich. Und ich habe dir alles erzählt, was zu erzählen mir Zaha aufgetragen hat. Er selbst konnte es nicht tun, aber er wollte, dass du diese Geschichte von früher erfährst. Aus der Zeit, als du noch nicht hier warst. Was geschehen ist und was man dir verborgen gehalten hat. Was Granville vor dir verborgen gehalten hat. Er wusste Bescheid. Ben Sliman hat ihn über alles unterrichtet. Er kannte die Wahrheit, hat sich aber nicht gerührt, hat Ismail gedeckt und in Ruhe gelassen, hat das Verbrechen verschleiert. Warum, Josef? Vor deiner Ankunft war ich im Dienst bei Granville. Ich wusste alles, was in seinem Haus vor sich ging. Ich kannte die Geheimnisse, die Liebschaften. Ich hörte alles. Sag mir jetzt, Josef. Zu jener Zeit kam Ismail oft. Du kannst dir denken, warum, da bin ich sicher. Und du hast es dir selbst schon gedacht, auch wenn du es dir nicht eingestehen wolltest. Sie war da, die älteste Tochter, Bella. Sie war fröhlich, listig, erreichte bei ihm alles, was sie wollte. Er war in sie vernarrt, überhäufte sie mit Schmuck. Sein Auto wartete unten am Schwimmbad auf sie. Sie benutzte den Hinterausgang. Ich half ihr beim Einsteigen. Für die Fahrt zog sie den Schleier vor. Das erregte ihn. Gegen 6 kam sie zurück. Nicht jeden Tag. Sie spielte die Kokette, machte ihn verrückt, eifersüchtig. Beim ersten Besuch, er war zum Abendessen eingeladen, hat er sich in sie verliebt. Er hat sie nicht aus den Augen gelassen. Am nächsten Tag ist er wiedergekommen. Ihr Vater war nicht da, hat sie mitgenommen in seinen Palast in der Ebene. Einmal ist genug, hat Granville gesagt. Sie hat gelacht, sich über ihn lustig gemacht. Sie bot ihm die Stirn, was konnte er tun? Sie einsperren und es mit dem Khalifa verderben? Einen Skandal riskieren? Sie war erst 17, das darf man nicht vergessen. Er wartete in seinem Palast, verließ ihn nicht mehr, verging vor Ungeduld, schickte seine Leute zu ihr, spannte mich ein. Bella amüsierte das. Sie schimpfte mit mir, verlangte Geld. Ich gab ihr welches. Das ging so ein paar Monate. Dann ist der andere gekommen, der Fremde. Es wurde schlimm. Die Fortsetzung kannst du dir vorstellen. Von dem Tag an war sie nicht mehr bei Ismail. Und er drängte mehr und mehr, fing an zu drohen. Eines Morgens erschien er erregt im Haus. Doch sie war nicht da, war bereits weg. Dann hat er erfahren, dass der andere ins Gebirge und zu Zaha wollte. Da ist er auf den Gedanken gekommen. Bei euch sagt man, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das war seiner Meinung nach gut ausgedacht. Ein Schlag und eine doppelte Rache. Teuflisch. Gegen das Mädchen unternahm er nichts. Die Granvilles hat er nie wieder besucht. Bella hat er nie wieder gesehen. Es sei denn, er wäre dorthin gereist, wo ihr Vater sie hingebracht hat. Ich weiß es nicht. Auf dem Berg hat man sie nie wieder gesehen. Ihr Name wurde nie mehr ausgesprochen. Doch die Erinnerungen waren noch gegenwärtig. Ihnen hing ich an den Abenden nach. Es hatte einmal etwas Wichtiges gegeben. Etwas, das verborgen gehalten wurde, all die Jahre. und das doch anwesend war. Ein Geheimnis. Und ich kannte jetzt die Schmach, die Granville erlitten hatte, und seine Mitwisserschaft. Ich wusste Bescheid über den Mord an dem Fremden, dessen Aufklärung man verhindert hatte. Und ich kannte nun, was Josef im Kreis der Seinen erzählte, noch lange erzählen würde, wenn er und seine Freunde in ihren weißen Burnussen sich im Winter auf der Terrasse in der Sonne wärmten und Tee tranken, von der Vergangenheit erzählten. Wenn sie zum 100. Mal von Granvilles Unglück sprachen, der das Verbrechen nicht aufdecken konnte, weil seine Tochter darin verstrickt war. Zum 100. Mal die Geschichte aus der Zeit des Protektorats. Die Geschichte von Sismail und Bella. Sehr schön. Bravo. Was für eine schöne Geschichte. Das haben Sie sehr gut erzählt. Das Fest, die Stimmung, das Auftauchen des Rezitators und das Legendenhafte am Ende. Man könnte sich davon einfangen lassen. Aber Sie haben das alles erfunden, Machaut, wie wir sehr genau wissen. Auf alle Fälle hätten uns ein paar Widersprüche in der Geschichte aufhorchen lassen. Zum Beispiel, dass Rigi schon früher in Igluan war, während Sie behauptet haben, alle Franzosen aus jener Zeit hätten den Ort wieder verlassen. Doch ist auch allgemein bekannt, dass es im Büro von Igluan nicht viel zu tun gab und dass sie einen großen Teil ihrer Zeit auf dem Tennisplatz oder im Schwimmbad verbrachten oder auch zu Hause, damit beschäftigt, sich Dramen auszudenken und zu Schriftstellern. Die vielen Akten und Granville als Arbeitspferd. Pure Fantasie. Und vor allem haben wir in ihrem Archiv, der ganze Dachboden ist mit ihrem Archiv vollgestopft, haben wir die Notizen gefunden, in denen von ihren Beziehungen zu Maya die Rede ist. Ja, zu Maya, der jüngeren Schwester. Die ganze Geschichte von der älteren Schwester, um ihre eigenen Liebesbeziehungen zu der sehr jungen Tochter Granvilles zu kaschieren. Die hat sie angestachelt, sich die Intrige auszudenken. Sie hat sie ihnen eingeblasen, die große unheilbringende Schwester und der Märchenprinz, verführter Verführer, das verfluchte Paar, der unwürdige Vater. Sie haben dabei ihrem Zorn auf Granville freien Lauf gelassen. Und was für ein Geschick sie dabei entfaltet haben. Was für eine Überzeugungskraft in ihrem Tonfall. Mein Gott, haben Sie etwa schon angefangen, selbst daran zu glauben? Ich glaube an den Ort, an seine Vergangenheit, seine Erinnerung. An den Zustand des Ortes in jenen Jahren, an seine Geschichte. An ihrer Stelle wäre ich nicht so überheblich. Kein Anlass im Übrigen, stolz darauf zu sein, überall umhergeschnüffelt in meinen Aufzeichnungen gewühlt zu haben. Aber was verstehen Sie schon von jener Epoche? Ich schuldete jenem vergangenen Ort eine Fabel. Ich musste seine Spuren festhalten, seinen besonderen Charakter nachzeichnen, seine Verbindungslinien mit farbigen Strichen markieren, die Beziehungen zwischen Eroberung und Unterwerfung, die von oben, die von unten und Kompromisse. Die Idee stammte von Maya, das ist richtig. Sie hat viele Einzelheiten erfunden. Doch unsere Fabel ist zutreffender als eine übliche Zusammenstellung der Fakten. Die Epoche eines Scheinprotektorats wird einer verkappten Kolonisierung des Verhaltens und der Bedeutungen, der Erinnerungen und der Gedanken nachgespielt. Ja, Maya machte es Spaß, das Dekor nachzuzeichnen. Wir erfanden Szenen und spielten sie, probten sie. Szenen aus der Komödie, die nur kurze Zeit gedauert hat. Kaum ein halbes Jahrhundert. Sie stiftete mich dazu an, auf ihre Weise ein wenig symbolisch das zu skizzieren, was gesagt wurde. Sie kam nachmittags oder abends zu mir. Wir hörten Musik, ohne dass ihr Vater wusste, wie wir dachten. Doch der Vater wusste Bescheid, wagte aber nicht einzuschreiten. Etwas sagte ihm, dass Bühnenspiele sich wiederholen. Und er war schon einmal enttäuscht worden. Bella war geflohen, war niemals auf den Berg zurückgekehrt. Maya sprach oft von ihrer Schwester, von ihrer Schönheit, ihrer Anmut, zeichnete ein bezauberndes Bild von ihr. Seit langem sprach niemand mehr von ihr. Also beschrieb Maya sie mit ihren Worten. Ihre Figur, ihre Kleider. Sie war wunderbar und fröhlich. Spielte die große Schwester. Erzählte ihre Geheimnisse. Sie behing sich mit Schmuck. Silberne Halsketten, eine Menge Armbänder und Beinringe. Sie war nicht verheiratet. Was sie machte, weiß ich nicht. Sie empfing Freunde, verursachte viel Gerede. Sie war schon immer so gewesen. Ohne alle Geheimniskrämerei. Lebendig in der Bilderwelt des Ortes, mit dem Wunsch, ihn für immer festzuhalten. Den Ort, der zur Form ihrer Hüften wurde. Maya, zu den Linien ihrer gebeugten Knie am Fenster, dem Salz ihrer Haut, ihren versteckten Augen, wenn sie meine Hand führte. Das Rascheln der Palmen. Ich klettere über die rosa Mauer. Meine Finger trommeln auf den Fensterladen, öffnen ihn einen Spalt. Ich strecke meine Beine über die Brüstung. Drehe mich. Steh direkt vor dir. Betrachte dich ängstlich. Zieht mich kniend an sich und ich liebkose ihren Leib. Sie biegt die Hüften und ihre Knie schließen mich ein. Ihre Hand vor dem Mund erstickt einen Schrei. Ihre Finger zwischen den Zähnen und das Keuchen. Schweiß und Samen. Ein bisschen Blut. Ein kurzer, flüchtiger Zustand. Wie ein Geruch in jenen Jahren. Etwas Wichtiges. Ein Gefühl damals. Auf NDR 3 hörten Sie Ein Kolonialroman, Sonate für Stimmen und Musik von Claude Ollier. Es sprachen Machaut, der Erzähler, Martin Benrath. Fragesteller, Reinhard Zobel. Granville, Wolfgang Reichmann. Sismail, Charles Brauer. Youssef, Christian Brückner. Maya, Veronika Nickel. Die Regie hatte Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1988.